nur geringfügiger technischer Problemchen wird es hier noch ein klein wenig weitergehen mit elektronischer Musik, bis Domian dann gleich dabei sein wird. Hier kommt jetzt Stimming, ein toller neuer Act aus Hamburg. Da ist gerade eben The Field, eine Coverversion, unschwer zu erkennen von dem 80er-Jahre-Classic Everybody's Got to Learn Sometimes von den Corgis, hier in der Version von The Field. Und wie gesagt, hier kommt Stimming, und wie das Stück heißt, werde ich euch gleich verraten, sobald die Platte aufgehört hat, sich zu drehen. Also noch ein paar Minütchen Spaß hier mit mir. rising star in the sky, baby. It doesn't shine too long. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt, mein Gewissen zerfrisst mich. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas zu verantworten haben, mit dem sie absolut nicht fertig werden. Vielleicht eine Straftat, ein Verrat, eine Feigheit, eine Fehlentscheidung. Oder auch mit Leuten, die unverschuldet etwas Schlimmes verursacht haben und deshalb auch ein sehr belastetes Gewissen haben. Mein Gewissen zerfrisst mich, das ist unser Thema. Und wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, über euer Gewissen und die Gewissensbelastung, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist 82 Jahre alt und heißt Erika. Guten Morgen, Erika. Guten Abend, Domian. Ja. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, mich bedrückt da eine. Ich habe meinem verstorbenen Mann ein Versprechen gegeben und das nicht eingehalten oder nicht einhalten können. Das ist aber jetzt schon 18 Jahre her, so lange bin ich schon alleine. Mhm. Und das habe ich wohl immer verdrängt, aber jetzt die letzte Zeit kommt mir das immer wieder hoch. Was war das für ein Versprechen? Ja, er hat uns versprochen, wenn einer von uns geht, dass der andere dann auch bei ihm ist. Und bis zur letzten Sekunde. Mhm. Und das habe ich nicht getan. Also beim Sterben dabei sein. Richtig. Mein Mann war im Krankenhaus. Ja. Und die haben ja dann die Telefonnummern und alles. Und hier wurde auch mehrfach angerufen bei mir. Und da war immer das Besitzzeichen. Mein Schwiegersohn hatte hier tapeziert. Und diese Box vom Telefon durch über Klee, also ach so, das heißt, die Leitung war getrennt quasi durch Renovierungsarbeit, ja. Mit Kleister und so. Mhm. Aber ich habe das nicht gewusst, ne? Ja. Auf jeden Fall in der vorangegangenen Nacht, das war von Freitag auf Samstag, bekam ich einen Anruf, da war ja noch alles okay, dass mein Mann nach mir verlangt. Und dass ich kommen sollte. Dann habe ich meine Tochter angerufen. Wir sind auch hingefahren und wir sind bis zum Morgen bei ihm geblieben. Mhm. Dann habe ich zu der Ärztin gesagt, ob mein Mann nicht am Wochenende mal nach Hause könnte. Wir tapezieren so schön, machen alles so schön. Mhm. Ich habe ja bis zuletzt nicht dran geglaubt, dass es schon so weit ist bei ihm. Ne? An was war er erkrankt? Eigentlich war er stabil, der hat 3 Herzinfarkte überstanden, aber jetzt waren es die Bronchien, da kam keine Luft mehr und da wurde immer alles abgesaugt aus dem, wie sagt man hier. Ja, also es ging ihm schon sehr schlecht. Kann ja, man ja, sagen. Schon sehr schlecht. Ne? So, da hast du den Vorschlag gemacht, ob er nicht nach Hause kommen kann. Richtig, ja. Und da hat die Ärztin gesagt, ja, wollen wir schauen. Sie hätte mir jetzt auch sagen können, das geht nicht mehr. Mhm. Ja, das wäre besser gewesen und ich wäre da geblieben. Ach so, das heißt, der Arzt oder die Ärztin hat nicht dir klar gesagt, es ist sehr ernst. Nein. Du bist dann wieder nach Hause gefahren. Ja, wir sind dann bis zum frühen Morgen da geblieben. Meine Tochter hatte so ein kleines Geschäft damals noch. Bis zum frühen Morgen, das heißt aber immerhin die ganze Nacht. Die ganze Nacht, ja. War er da noch bei Bewusstsein? Ja, ja. Als du dann nach Hause gefahren bist? Ja. Wann ist er denn dann gestorben? Am Samstagmittag. Also ihr wart bis frühmorgens dort? Da, und im Mittag ist er dann gestorben? Richtig. Mhm. Ja, dann haben wir zusammen gefrühstückt zu Hause, meine Tochter und ich. Sie hat ihren Laden aufgemacht. Mhm. Und eben in der Zwischenzeit wurde hier angerufen, ging ja nicht, war da ein Besitzzeichen, ja. Wie ich jetzt hinterher dann erst erfahren hatte. Ne? Ja. Ich habe das halt gar nicht bewusst mitbekommen. Ja. Und meine Tochter war ja Samstagmittag das Geschäft abgeschlossen, 12 Uhr, sowas, halb 12, 12 Uhr, läutete das Telefon auf deinem Geschäft, hatte die Tür schon zugesagt und hat gedacht, nee, ich muss jetzt schnell zur Mutti und so Papa. Ne? Mhm. Kam denn hier und wir hin. Da war es dann schon zu spät. Dann seid ihr ins Krankenhaus gekommen und hattet gar keine Ahnung. Nein. Da war er schon verstorben, als ihr ankommt. Ja, die Tür war abgeschlossen, bin ich zum Schwesternzimmer und da habe ich den erfahren und dann haben die aufgeschlossen und wir sind reingegangen und ich wollte mich über meinen Mann beugen noch, hat meine Tochter mich noch zurückgehalten. Ich konnte gar nicht Abschied nehmen, überhaupt nicht. Warum hat die Tochter dich zurückgehalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das verstehe ich gar nicht. Das ist doch normal, dass man sich dann verabschieden möchte. Geht nicht. Erika, die Krankenschwestern und die Ärzte, die mit denen du dann hinterher noch gesprochen hast, haben die gesagt, wie lange er noch bei Bewusstsein war, bevor er dann verstorben ist? Nein. Das weißt du nicht. Ich habe nachher nochmal mit der Ärztin gesprochen und habe gesagt, jetzt ist mein Mann doch anonym gestorben. Nein, sagst du, der ist nicht anonym gestorben. Da wäre noch jemand bei ihm gewesen. Ich kann es ja jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob das stimmt. Also jemand vom Personal? Ja. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, Erika, so ganz spontan, wie du mir das jetzt erzählt hast, trifft dich ja keine Schuld. Es ist ja eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ja, schon. Aber warum hat die Ärztin nicht zu mir gesagt, nein? Mhm. Ja, ich wäre da geblieben, Ich glaube dir das, aber das beweist ja auch, dass dich keine Schuld trifft. Du hast ja immerhin die ganze Nacht an seinem Bett gewacht. Ja, wir beide. Bis frühmorgens, so. Das stimmt schon. Und dass man dann vielleicht mal nach Hause fahren will, wenn man denkt, es geht ja noch einigermaßen, das ist ja auch normal. Ja. Dass deine Telefonleitung gestört war, das konntest du ja nun wirklich nicht ahnen. Nein, das stimmt schon, aber es bedrückt mich doch, warum bin ich nicht da geblieben morgens? Aber er weiß ja, er hat ja mitbekommen, dass du die ganze Nacht da warst. Ja. Das weiß er ja. Na, aber dann, nachdem wir weg waren, war meine Schwiegertochter noch da. Mhm. Und die hat mir dann erzählt, dass mein Mann immer auf die Uhr gezeigt hätte, auf seine Armbanduhr, und hat gesagt, Erika, also ich sollte kommen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, Erika kommt gleich. Mhm. Ja, das war alles. Erika, ich sage es dir wirklich mit voller Überzeugung, dass ich nicht der Auffassung bin, dass du da auch nur ansatzweise eine Schuld trägst. Ich kann mit niemand drüber reden. Was mich schon erstaunt und auch ein bisschen zornig macht, sofern mir das zusteht, ist, dass deine Tochter dich zurückgehalten hat, als du dich von deinem Mann verabschieden wolltest. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich wollte noch meinen Arm nehmen und meine Wange an seine Wange legen. Das verstehe ich auch nicht. Hast du je mit deiner Tochter darüber gesprochen? Ich kann mit meiner Tochter nicht darüber reden. Wir hatten mal ein Gespräch, weil sie sich um das Grab gar nicht kümmert. Ach so. Sie kann mit dem Fahrrad in 5 Minuten da sein. Mhm. Und sie hat eine Abneigung gegen Friedhof und was weiß ich. Irgendwie habe ich das auch akzeptiert. Mhm. Und dann hatten wir mal ein Gespräch. Na, da hat sie zu mir gesagt, willst du mir auch noch ein schlechtes Gewissen machen? Mhm. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht. Wieso auch? Ja, wieso auch? Nein. Wahrscheinlich hat sie sich selbst auch ein schlechtes Gewissen gemacht, weil sie nicht mehr zurückgegangen ist, wie das Telefon gehört. Ich weiß es nicht, ich möchte sie auch nicht mehr ansprechen. Wie war denn die Situation? Sie hat dich dann von deinem toten Mann zurückgezogen und seid ihr sofort dann wieder aus dem Zimmer rausgegangen? Ja, sicher. Mhm. Ja, ja. Mhm. Sie wollte das doch so. Also, und ich bin sonst eine ganz selbstständige Frau immer gewesen. Aber bin in dem ich Moment, jetzt auch wieder. Und da habe ich versagt. Würde ich nicht sagen. Total versagt. Nein, würde ich nicht sagen. Doch, ich hätte drinbleiben müssen. Ja, aber Erika, du bist wirklich eine erfahrene Frau. Gibt es denn ein erschütterndes Ereignis, ein noch mehr erschütterndes Ereignis, als wenn man den Tod des eigenen Mannes erlebt? Da ist man nicht so, wie man sonst im Leben ist. Das stimmt. Da ist man nicht resolut und selbstbewusst und sagt, nein, ich will jetzt aber hier bleiben. Da ist man angeschlagen, gebrochen, traurig und verzweifelt. Ja, ich weiß auch nicht. Da verhält man sich nicht so, wie man sich normal verhält. Dass ich da meine Gedanken nicht mich versammeln hatte, verstehe ich überhaupt nicht im Nachhinein. Ich habe das ja anfangs alles verdrängt. Ja. Aber jetzt, je älter ich werde, und je länger das her ist, umso mehr bedrückt mich das ja. Besonders abends beim Einschlafen. Aber hast du dir denn sonst noch Vorwürfe zu machen, dass du deinen Mann nicht genügend betreut hast? Ich war jeden Tag bei ihm. So. Ja. Das meine ich. Doch. Das ist doch wichtig, dass wenn du sagst, du warst jeden Tag bei ihm. Ja. Du warst in seiner letzten lebenden Nacht, hast du die ganze Nacht bei ihm verbracht. Ja. So. Und das andere ist ein unglücklicher Umstand. Das ist ein Schicksal. Da kann man nichts, da hast du keine Schuld. Ich hatte mal mit einer sehr guten Bekannten drüber gesprochen, aber die bagatellisiert das auch so. Du brauchst dir keine Schuld zu geben und ich mache mir aber Vorwürfe. Ich möchte das nicht als Bagatelle abtun. Ja. Ich verstehe schon deine Gefühle, wirklich. Aber ich sage dir als komplett außenstehender Mensch, wie meine Meinung ist. Wenn ich eine andere Meinung hätte, würde ich sie auch sagen. Ja, ich denke auch, du bist immer offen und ehrlich, das weiß das, ich. Das verspreche ich dir wirklich. Ja. Und ich glaube, dass du das getan hast, was du für deinen Mann tun konntest. Dass natürlich immer solche Gedanken hochkommen, ist ja menschlich. Mhm. Das ging mir vielleicht auch so. Ja. Das Schlimmste ist ja eben, dass ich nicht mehr so richtig Abschied nehmen konnte. Ne? Ich kann mit meiner Tochter nicht darüber reden. Die will es nicht. Und ja, dann kann man das auch nicht machen. Das ist ein Tabuthema für sie. Und du hast sonst auch niemanden, mit dem du darüber so sprechen kannst. Nein. Ja, dann ist das natürlich schon traurig, wenn man das immer so in sich hineinfrisst und immer dasselbe denkt. Deswegen so. Habe ich mich auch mal bei dir jetzt gemeldet und uns bin ich auch schnell durchgekommen. Also Ilka, ich habe dir von meiner Seite aus meine Meinung gesagt. Und ich würde gerne jetzt auch noch, dass du die Meinung von einer neutralen Person, nämlich von meiner Psychologin, auch noch hörst. Ja, das wäre auch gut. Anja ist heute Nacht hier und die würde dich jetzt anrufen. Ja, das wäre gut. Da musst du aber bitte auflegen und dann melden wir uns. Genau. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören, Ilka. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss, Ilka. Ja, tschüss. So, und weiter geht es mit Eva, und Eva ist 17 Jahre alt. Hallo Eva. Hallo Eva. Hallo. Hallo. Eva höre ich nicht. So ihr Lieben, jetzt muss ich euch erzählen, dass wir etwas unter Anspannung hier stehen, weil wir ein neues technisches System haben. Und dieses System ist gerade 3 Minuten vor unserer Sendung komplett abgeschmiert. Und ich merke jetzt schon, da die Eva nicht ansprechbar ist und auf meinem Computerbildschirm kein einziger Name zu lesen ist, dass wir, glaube ich, jetzt ein großes Problem haben. Ich hoffe, dass wir die Sendung weiterführen können. Das ist ja sowas es ist ja alles hochmoderne, tolle Computeranlage hier. Aber wenn irgendeine Kleinigkeit dann nicht funktioniert, dann stehen wir ganz schön arm hier und sehen alt aus. Ich versuche es nochmal, höre ich gerade von meiner Regie. Eva, 17 Jahre alt. Hallo Eva. Hallo Domian. Da bist du. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Eva, du bist 17 Jahre alt und hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Mein Gewissen zerfrisst mich. Ja, genau. Was ist bei dir los? Also, es fing damals an, ich habe Drogen genommen. Wie alt warst du da? Da war ich so 14, 15. Mhm. Und welche Drogen waren das? Koks, LSD. Koks schon mit 14 Jahren? Ja, ich hatte halt sehr viel Stress mit meiner Familie. Wie hast du das finanziert? Kokain ist ja teuer. Ja, von meinen Eltern Geld geklaut, Freunden beklaut. Aber da musst du ordentlich Geld geklaut haben. Ja. Und das ist nicht auch. Aber erzähl erstmal ein bisschen weiter. Hm? Ja, dann bin ich halt in die falschen Kreise reingekommen. Ja. Ja, und durch die Leute habe ich dann auch Zuhälter kennengelernt. Mhm. Ja, und dann fing das halt alles an mit der Prostitution. Das heißt, dann hast du dir deine Drogensucht durch Prostitution finanziert? Ja, genau. Ja. Mit 15, 16? Nee, mit 17 fing das dann mit an. Mit 17. Ja gut, du bist jetzt erst 17. Ja, das fing vor 2 bis 3 Monaten an. Ach, das fing erst vor 2, 3 Monaten an? Ja, genau. Das heißt, du bist im Moment, machst du das noch? Ja. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Ja, ich habe mich jetzt bei Ihnen gemeldet, weil ich halt ein schlechtes Gewissen habe, weil ich einen Freund habe. Übrigens, wir duzen uns hier, ne? Ich duze dich ja auch, kannst du mich auch duzen. Okay. Ja, ich habe bei Ihnen angerufen, weil ich halt ein schlechtes Gewissen habe, weil ich habe seit 3 Jahren einen Freund. Mhm. Der weiß davon nichts. Ach, der weiß überhaupt gar nichts davon? Nee, gar nicht. Der weiß doch nichts von den Drogen? Nee, das auch nicht. Seit 3 Jahren hast du den Freund und das hast du verheimlichen können, dass du LSD nimmst und Kokain? Das kann ich gar nicht glauben. Ja, doch, ich habe das bei Freunden gemacht und auch öfters mal alleine. Wie alt ist denn dein Freund? Der ist 18. 18. Wohnt ihr zusammen? Nee. Nee. Gut, dann kann man das eher noch so verheimlichen, ne? Mhm. Was, wenn man zusammen wohnt. Und er weiß auch nichts davon, dass du auf den Strich gehst. Nee. Und das zerfrisst dein Gewissen. Ja, genau. Das kann ich verstehen. Mhm. Das kann ich verstehen. Nun könnte man ja ganz einfach fragen, warum unternimmst du nichts dagegen? Warum machst du denn alles so, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, weil ich halt, wie gesagt, Geld brauchte, wegen den ganzen Drogen. Mhm. Ja, und halt keinen anderen Ausweg gesehen habe. Ja. Wie viel Geld gibst du denn im Moment so für Drogen aus, aktuell? Ja, so im Monat 400 bis 500 Euro. 400 bis 500 Euro? Ja. Mhm. Und wie oft bist du als Hure im Einsatz? So jeden zweiten bis dritten Tag. Wo machst du das? In einem Club oder auf der Straße? Nee, auf der Straße. Auf der Straße. Auch gefährlich, ne? Mhm. Machst du es immer mit Gummi? Ja. Ja. Kamst du da auch schon mal in die Versuchung, wenn dir jemand gesagt hat, ich gebe dir einen Fuffi mehr, dann ohne Gummi? Nee, ohne geht gar nicht. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass du ein wahnsinnig schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber hast. Was ich habe auch noch mit gar keinem drüber geredet, weil ich kam halt nie wirklich dazu, weil ich mich scheiße fand. Mhm. Was glaubt denn dein Freund, wo und wie du dein Geld verdienst? Ja, ich sag halt, meine Eltern unterstützen mich sehr viel. Mhm. Und der kriegt ja teilweise gar nicht mit, weil ich das halt für Drogen ausgebe. Ja. Das sieht er ja nicht. Wohnst du bei deinen Eltern noch oder hast du eine eigene Wohnung? Nee, noch bei meinen Eltern. Und deine Eltern kriegen ja mit, dass du gehst ja offensichtlich auch nicht zur Schule. Nee. Was glauben denn deine Eltern, was du tust? Ja, ich gehe meistens mittags, deswegen dann gehe ich nach meinen Freunden. Ja. Ja, und da halt gucken, wie ich meine Zeit vertreibe. Und fragen die nicht? Machen die dir nicht Druck? Hier, Eva, du musst irgendwas machen, du musst Ausbildung, Schule. Ja, doch, das schon. Ich sag, ich habe mich zwar beworben, aber das ist natürlich gelogen. Geben die dir auch noch Taschengeld? Ja. Ja, wie viel im Monat? Im Monat so 60, 70 Euro. Ja. Und die denken, dass das ausreicht so für dein Leben? Ja. Das Geld, was du als Hure verdienst, geht das alles für die Drogen drauf? Nee, ich muss 80% davon an meinen Zuhälter abgeben. Ach, du hast doch noch einen Zuhälter? Ja. 80%? Ja. Die Zahl, die du gerade genannt hast, ist das dein Nettoeinkommen oder musst du davon 80% abgeben? Nee, davon 80%. Davon noch 80%? Mhm. Ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja. Da steckst du aber richtig tief drin im Moment. Mhm. Wie lange bist du zur Schule gegangen? Bitte? Wie lange bist du zur Schule gegangen? Nach der 7. habe ich abgebrochen. Ja. Da warst du wie alt? 15. Ja. Also keinen Schulabschluss? Nee, gar nicht. Hängst in den Klauen eines Zuhälters? Mhm. Drogenabhängig und hast einen Freund, der von nichts eine Ahnung hat und deine Eltern haben auch von nichts eine Ahnung. Nee. Hast du überhaupt einen vertrauten Menschen, eine Freundin? Ja, eine beste Freundin. Die weiß von über alles Bescheid? Nicht direkt. Was weiß die denn nicht? Dass ich anschaffen gehe. Das ist das größte Geheimnis? Ja. Wie fühlst du dich denn dabei, dass und wenn du anschaffen gehst? Ja, ziemlich schlecht. Aber ich sehe halt immer nur das Geld vor meinen Augen und die Drogen. Mhm. Hast du in diesen letzten Monaten, oder man kann ja dann auch Jahre sagen, was die Drogenkarriere anbelangt, mal einen Versuch unternommen, davon wegzukommen? Ja, schon oft, aber das ging immer daneben. Wie war denn dieser Versuch? Ja, halt, ich bin nach anderen Freunden gegangen. Was, nach anderen Freunden? Ja. Also um aus den Kreisen rauszukommen? Ja. Mhm. Halt um Abwechslung zu kriegen, aber spätestens eine Woche bin ich wieder reingeraten. Was ist denn zurzeit deine Hauptdroge, die du konsumierst? Ja, zum meisten Teil Koks. Kokain. Mhm. Ja, genau. Mhm. Jeden Tag? Nee, nicht jeden Tag. Mhm. Mensch, Eva, ich bin ja eigentlich froh, oder was heißt eigentlich, ich bin froh, dass du angerufen hast, weil man dann eine Chance hat, mit dir zu sprechen. Ja. Und das ist ja auch relativ distanziert und anonym, da kann man ja auch ganz offen sprechen. Also bei mir klingeln alle Alarmglocken nach dem, was du erzählt hast. Ja, ich weiß nicht, was ich unternehmen soll, weil Naja, die Situation ist schlimm und die Situation ist verfahren, aber sie ist nun keineswegs aussichtslos. Mhm. Du musst dir umfassende professionelle Hilfe jetzt suchen. Einmal, um die Drogensucht in den Griff zu kriegen. Das heißt, du musst zu einer Drogenberatung, du musst in eine Therapie. Du musst sofort die Prostitution aufhören und sein lassen. Jetzt schluckst du, ne? Mhm. Was ich jetzt sage, ist ein radikaler Lebenswandel, den du vollziehen musst. Sonst bist du, ich sag's dir mal ganz platt, sonst bist du bald im Arsch. Du bist erst 17 Jahre alt. Du hast einen Zuhälter und bist in einem Job, den nur sehr wenige Frauen verkraften. So viele gehen vor die Hunde, wenn sie da lange drin sind. Es gibt welche, die können es, aber ganz wenige. So. Ja, ich habe halt keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ja, ich verstehe schon. So, mhm. Und wenn du mit 14 angefangen hast, diese heftigen Drogen zu nehmen und guckst, ist nur wirklich keine, das ist eine äußerst ernstzunehmende Droge, hast du eine düstere Zukunft vor dir, wenn du nichts unternimmst. Ja. So, jetzt lass uns noch mal ein paar Sätze über deinen Freund sprechen. Was ist das für ein Verhältnis? Ist das? Beschreib mir das mal, dass du zu deinem Freund hast. Ja, wenn ich ihn sehe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen und fühle mich richtig dreckig. Ja. Halt, ich möchte ihm das gerne erzählen, aber ich kann nicht, weil ich habe Angst, dass er mich dann verlässt. Ja. Du liebst ihn nach wie vor, obwohl ihr so viele Jahre schon zusammen seid. Ja. Ist für dich ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben. Mhm. Ich habe das richtig verstanden, gerade, dass du seit ein paar Monaten erst in der Prostitution bist. Ja. Ein paar Monate erst. Mhm. Mhm. Eva, ich sag dir jetzt mal, du hast nur eine Chance, wenn du wirklich ganz offensiv an alles rangehst. Du musst allen Leuten die Wahrheit auf den Tisch legen. Ja, davor habe ich Angst. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, das ist alles, was ich jetzt sage, ist nicht schön für dich und ist nicht einfach. Aber wenn du es so weiterlaufen lässt, ist es dein klarer Ruin und dein Untergang. Mhm. Ich habe die Hoffnung, wenn das ein guter Typ ist, dein Freund, und du ihm ehrlich deine Not schilderst, in der du warst, so wie das ja ansatzweise bei mir hier auch geschildert hast und wie die Verkettung war, dass er das vielleicht versteht und dir vergibt. Er wird dir aber nur vergeben und dich verstehen, wenn er merkt, wenn er hundertprozentig merkt, dass du es ernst meinst, ein anderes Leben zu beginnen. Sonst vergibt dir keiner. Ja, das ist mir schon bewusst. Das ist dir bewusst. So, der erste Schritt wäre jetzt, und da werden wir dir gleich behilflich bei sein, dass du gleich morgen in eine Beratungsstelle gehst, eine Drogenberatungsstelle. Ja. Traust du dich das? Ich weiß nicht, also... Was spricht dagegen? Das ist schwer. Warum ist das schwer? Ja, ich habe Angst, dass alles so klappt. Aber die Angst, dass sein ganzes Leben ruiniert sein wird, wenn du nichts unternimmst, die Angst empfindest du nicht? Ja, doch schon. Guck mal, du hast ja den Mut gehabt, hier anzurufen. Das ist doch schon ein riesiger Schritt, wenn du das noch niemandem so richtig rundherum erzählt hast. Mhm. So, der nächste Schritt ist, du gehst in eine Drogenberatungsstelle. Da sitzen Leute, die unterliegen der Schweigepflicht, die kennen sich in dem Metier absolut aus. Da zwingt dich niemand zu etwas. Aber du kannst profitieren von den Ratschlägen, die Leute dir geben. So, und dann bist du wieder einen Schritt weiter. Dann kannst du wieder entscheiden, wie du dich weiter verhältst, je nachdem, was die dir an die Hand geben. Du kannst, Eva, du kannst es nur schaffen, wenn du eigeninitiativ bist. Wenn du das weiter so laufen lässt, ich sag's nochmal, gehst du vor die Hunde. Ja, das ist mir alles schon bewusst. Mhm. Ja, ich sage es dir jetzt nur nochmal so drastisch, als wildfremder Mensch sage ich dir das. Ich kann dich nicht an den Haaren ziehen in eine Beratungsstelle. Das kann niemand. Das musst du machen. Mhm. Und du musst für dein Leben eine Entscheidung treffen. Und ich finde, da ist jetzt ganz höchste Eisenbahn. Ja. Kannst du denn so ohne weiteres aus diesem Verhältnis von diesem Zuhälter wieder raus? Könntest du das? Mhm. Naja. Auch schwierig. Ja. Mhm. Also haben wir noch eine andere Baustelle. Mhm. So, Eva, jetzt werden wir dich anrufen. Meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und dann kriegst du nochmal eine Rundrum-Beratung von ihrer Seite aus und du kriegst vor allen Dingen Adressen und Telefonnummern an die Hand, die dir weiterhelfen können. Du musst es aber tun. Ich kann es dann nicht erst so machen, dass ich erst mit meiner besten Freundin drüber rede. und ob die mich dann irgendwie zu so einer Therapie begleiten würde. Ja, klar, klar. Das kannst du alles machen. Aber red erstmal mit meiner Psychologin, dass du mal die Informationen an die Hand bekommst. Und dann kannst du mit deiner besten Freundin, ja klar, mach es, wenn das für dich angenehmer ist, ja, nimm sie mit. Okay. Klar, niemand würde was dagegen haben, finde ich. Wenn dir das hilft, ist es gut. Mhm. Hm? So, jetzt legst du bitte auf und du wirst von Anja zurückgerufen. Kann sein, ich weiß nicht, ob sie gerade frei ist, dass es noch ein paar Minuten dauert, aber sie meldet sich gleich. Okay. Eva, alles Gute und toi, toi, toi wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt klappt. Melike, stimmt das? Nee. Melike, 19 Jahre, hallo? Ja, hallo. Ja. Melike, ich muss mal eben meiner Regie was sagen. Ich muss meiner Regie sagen, dass ihr müsst mir die Anrufer sofort auf den Sender stellen. Ich kann das nicht durch den Touchscreen hier bewerkstelligen, damit ihr Bescheid wisst. Also, Melike, 19 Jahre, schön, dass du da bist. Hallo, Melike. Ja, danke schön, Herr Domia. Was ist das für ein Name, Melike? Ein arabischer. Ja. Und du sagst auch, dass du ein so schweres Gewissen hast und dass das Gewissen nicht... Ja, habe ich. Was ist los? Und zwar schon seit so 2 Jahren, bestimmt 2,5 Jahren schon. Mhm. Und zwar habe ich bin jetzt in der 12. Klasse und in der 10. Klasse habe ich meiner besten Freundin im Sportunterricht, wo sie in der Halle war und ich war halt im Umkleideraum, habe ich ihr die Brieftasche und ihr Handy geklaut. Oh. Und dann habe ich... Beste Freundin. Das Handy, bitte? Beste Freundin. Ja, beste Freundin. Also damals kannte ich schon 7 Jahre. Wir waren so wie Schwestern. Und das Problem ist, wir sind immer noch so wie Schwestern. Also wir sind immer noch die besten Freundinnen. Wir sind in derselben Klasse. Und irgendwie ist das voll schwer. Immer wenn ich die angucke, muss ich daran denken. Ich weiß. Jetzt, wie viel war in der Brieftasche drin? Oder in dem... Also in der Brieftasche war nicht, also waren 10 Euro waren drin. Dann so Krankenkassenkarte und weiß ich nicht, Busticket und sowas. Ne? Ja. Also nichts Besonderes so. Das habe ich dann irgendwo dann auf dem Weg in irgendeine Tonne geschmissen. Ne? Ach, du hast ich wollte das nicht zurückgeben, weil ich war so 16, 17, da habe ich gedacht, so, ich finde meine Fingerabdrücke drauf und so völlig absurden Sachen. Das heißt, maximal 10 Euro hast du da rausgeholt aus dem... Ja, aber also das Ding ist ja, ich habe das Handy, also ich war damals in so einer Clique, ne? Mhm. Die haben so krumme Geschäfte auch gemacht mit was Sachen, geklaute Sachen verkaufen und so, ne? Mhm. Und das Handy war damals so das neueste Modell von, kann man hier Werbung machen? Ist egal. So ein Nokia oder sowas war das, ne? Ja. Und dann habe ich das halt so einem Typen in der Clique gegeben und der hat das verkauft und ich habe 200 Euro oder so dafür gekriegt. Oh wow, das ist viel Geld. Mhm. Das war auch das neueste Modell von irgendwas, weiß ich nicht. Warum hast du das denn gemacht, Melike? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich, also das habe ich gerade auch schon gesagt, irgendwie, man kann nie genug Geld haben, habe ich immer gedacht, ne? Und das war auch ein bisschen so cool, wenn man das gemacht hat. Und also du hast also gar nicht so eine, ehrlich, so eine große... Ganz ehrlich. Ja, bitte. Hm? Ja, komm, sag zuerst. Ja, du warst gar nicht in einer großen Notsituation finanziell. Nein, war ich gar nicht. Warst du gar nicht? Mhm. Nein. Vielleicht hätte ich dann auch kein schlechtes Gewissen gehabt jetzt, wenn das wirklich so wäre, ne? Doch. Finde ich, auch dann müsste man alles haben. Nicht so einstellen. Also wenn man das so ohne Grund macht, einfach nur zum Spaß, dann ist das ein bisschen schlimmer. Ja. Dann war deine Freundin wahrscheinlich völlig geschockt, als sie gesehen hat, dass ihr Geld weg ist und ihr Handy. Vorher, ich weiß das noch so. Die hat direkt, ist sie gekommen, hat gesagt, Leute, hat irgendjemand mein Handy? Und dann hat sie geguckt, die Brieftasche war nicht da. Und das Erste, was sie gesagt hat, wie soll ich nach Hause kommen, weil ja das Busticket da drin war in ihrer Brieftasche. Und du standst daneben und hast gesagt, ach du Arme, ich habe auch gar keine Ahnung, komm, wir suchen mal zusammen. Ja, so in etwa. Und hast richtig geheuchelt, ne? Mhm. Das ist krass, finde ich. Ja, finde ich auch. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, sagst du. Ja, vor 2 Jahren. Und dieses Mädel ist immer noch deine Freundin. Ja. Immer noch die beste Freundin. Wir sind wie Schwestern, wir sehen uns jeden Tag. Da hast du aber 2 Jahre, brennt aber das Gewissen in dir, ne? Ich habe Angst. Ich habe Angst, also das war so voll leichtsinnig von mir. Ich fand das, ich bereue das zutiefst. Ich würde alles dafür tun, damit, also um das rückgängig zu machen. Lass uns nochmal nach der Motivation fragen. Wenn du es damals cool gefunden hast, dass man sowas macht und irgendwie Geld kann man nicht genug haben und solche Sachen, warum dann die beste Freundin? Warum ist bei der geklaut und nicht bei jemand anderem? Ich weiß nicht. War das ja, weil, weil du wusstest also da, damals dass... so hatte nicht jeder so ein Handy, ne? Ach so, sie und hatte vor allem nicht so ein teures Handy. Ah ja, ja, ja. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich habe gedacht, bei den anderen würden die sagen, was das für ein Schrottding, also die in der Clique, ne? Mhm. Und damit könnte man auch kein Geld machen. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe einfach genommen und keine Ahnung. So, was machen wir jetzt? Du, wenn ich das wüsste... Also ich habe gerade schon gesagt, zu diesem einen, mit dem ich vorher getätet habe. Ja, ne? Meinem Kollegen. Mhm. Da hat er zu mir gemeint, so, du hörst dich irgendwie traurig an. Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich habe mir so, also, die mag dich auch sehr gern, die hört dich immer und so, ne? Mhm. Also im Radio. Und ich habe gedacht so, was ist, wenn dir zuhört, ne? Ich meine, ich habe meinen richtigen Namen gesagt, alles, ne? Du hast den richtigen Namen gesagt? Ja. Ja. Das heißt, es könnte sein, zufällig, dass sie uns heute Abend zusieht genau. oder zuhört. Und dann, genau, und dann hat er halt gesagt, wie hieß der Christian, glaube ich, ne? Mhm. Hat er halt gesagt, ja, sollen wir deinen Namen ändern? Da habe ich mir gedacht, ja, wenn die zuhört, dann wäre das eigentlich auch ein bisschen positiv für mich, oder? Also dann würde sie zumindest, also irgendwann muss ich ihr das ja sagen. Ja. Und so würde sie zumindest merken, dass es mir wirklich leid tut. Pass auf, Melika. Es kann ja auch sein, dass sich jetzt jemand anders erkannt hat. Gar nicht mal deine beste Freundin, sondern irgendjemand anderes. Ja. Und der das kombiniert und vielleicht sogar deiner Freundin dann erzählt. Jetzt mein ganz dringender Ratschlag an dich. Du hast enorme Scheiße gebaut. Ja. Jetzt stehe dazu. Lege alles auf den Tisch. Sage deiner Freundin, was du getan hast. Und ersetze ihr das Geld. Wenn du das Geld nicht hast, dann spare es dir zusammen oder mach nichts unredlich. Ja, ich habe schon, also ich habe immer zu ihren Geburtstagen und so alles mein Geld gespart und so immer die teuersten Sachen so gekauft, ne? Okay, also wahrscheinlich geht es gar nicht so um das Materielle, sondern um den Vertrauensbruch. Nee, eigentlich nicht. Du musst es ihr sagen. Und du musst vor allen Dingen nach unserem Gespräch hier nicht, dass hier irgendjemand anderes das an sie heranträgt und dann ist das eine Katastrophe. Ja, ich weiß. Du musst es ihr morgen eigentlich schon sagen. Du musst es ihr morgen sagen. Es kann sein, dass die Freundschaft zerstört ist. Oh nee, das will ich nicht. Es kann aber auch sein, wenn du sagst, ich war jung, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich möchte es wieder gut machen, das Materielle sowieso, ich zahle dir das zurück. Bitte vertrau mir wieder. Vielleicht hat es eine Chance. Wenn es eine Chance hat, dann glaube ich nur mit so einer Beichte, mit so einem Bekenntnis. Du hast jetzt 2 Jahre gewartet, jetzt muss es auch raus. Vielleicht ist es aber jetzt auch schon passiert, wenn deine Freundin zugehört hat. Ja, ich weiß, ich habe auch Angst, dass sie ihm gesagt hat, so, ich will nicht mit dir zusammen oder so. Ne? Die Gefahr besteht. Ne? Hm. Die Gefahr besteht, das Risiko ist da, das kann man nicht wegreden. Das ist eben der Preis für das, was man da angerichtet hat. Ne? Hm. Vielleicht aber, wenn du ihr glaubhaft versicherst, dass es dir leid tut und du versuchst, alles wieder gut zu machen, vielleicht vergibt sie dir ja. In einer großen Freundschaft, wie in einer Liebe, muss man auch vergeben können. Ja, ich hoffe, inshallah, sie vergibt mir, ja. So, Melika, du musst morgen ein offenes Wort sprechen. Ja, mache ich. Ja? Ich versuche zumindest. Vielleicht schickst du ihr schon mal eine SMS heute Nacht, dass du morgen mit ihr sprechen möchtest. Siehst du sie morgen sowieso? Ja, ja, wir sind ja in derselben Klasse. Ah ja, gut. Mhm. Ja. Nicht, dass jemand anders da ihr zuvor eine SMS schickt. Weißt du, du musst die Erste sein. Das finde ich jetzt ganz wichtig. Ich kann es dir gleich mal überlegen, auch wie du das am geschicktesten machst, dass du auf jeden Fall auch schnell an sie rankommst. Vielleicht klingelt aber auch gleich dein Handy, wenn du aufgelegt hast und sie ist es. Ja, weißt du, guck mal, ich habe heute Geburtstag, ne? Du hast heute Geburtstag? Ich bin jetzt 19 geworden. Ja, danke schön. Glückwünsche. Vor 1 Stunde und 40 Minuten. Ja. Und jetzt kommt sie bestimmt morgen mit einem Geschenk an. Boah, ich habe so eine Angst. Das kannst du gar nicht glauben. Das glaube ich. Musst jetzt durch. Ja. Muss jetzt durch. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Ja, ciao. Hier ist Maria. Maria ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Maria, grüße dich. Grüße dich, Daniel. Zu unserem Thema, das Gewissen. Mein Gewissen zerfrisst mich. Ja, es ist folgendermaßen. Ich habe meine Mutter 45 Jahre lang gequält mit meinen Fragen, wer ist mein Vater? Mhm. Aber als sie auf dem Sterbebett lag, ich habe sie 1998 übernommen. Ich habe noch einen Bruder, aber sein Vater war ein Deutscher. Mhm. Und den Rest des Weges konnte er nicht mehr, er wäre zusammengebrochen. Also habe ich sie aus ihrer Wohnung in meine Wohnung genommen. Mhm. Und meine Mutter ist 2001 verstorben. Ja. Und hat 3 Tage vor ihrem Tod mir gebeichtet unter Tränen, wer mein wahrer Vater ist. und hat mir das Versprechen abgenommen, ich soll ihn nicht suchen, er würde mich heute noch umbringen wollen. Und zwar war folgendes, 1955 hat meine Mutter ihn kennengelernt in Moringen und er war dort stationiert mit seinen Truppen, er war bei den Marines, das sind Bodentruppen. Amerikaner? Genau. Mhm. Und als sie hochschwanger mit mir war, hat sie ihn gefragt, sie waren zu der Zeit im Auto unterwegs, ob er sie heiratet. Da hat er nur gesagt, bring deine Mutter ins Altenheim, was meine Mutter natürlich abgelehnt hat. In meiner Familie war es üblich, bis zu meiner Generation, die Tochter pflegt die Mutter, ohne Für und Wider, ob man was dagegen hat oder nicht. Da hat ein Mann nichts zu sagen gehabt in dem Moment, was ich auch richtig finde. Und nachdem sie das gesagt hat, warf er sie aus dem fahrenden Wagen. Da war sie schwanger? Ja, mit mir. Und er hielt dann an, er hat sie erheblich verletzt und hat versucht, mich aus Mutters Bauch zu treten. Ich konnte es nicht glauben, ich rief daraufhin meine Patentante an. Meine Patentante und ihre Tochter haben es mir bestätigt. Wie ging denn dann die Geschichte weiter? Er hat versucht, dich aus dem Bauch deiner Mutter zu treten. Ja. Und hat er dann von ihr abgelassen oder ist weitergefahren oder wie ging das? Soweit meine Mutter mir erzählt hat, hat er sie liegen gelassen. Auf der Straße? Meine Mutter hat sich mit letzter Kraft nach Hause geschleppt. Und meine Oma und auch die Patentante von mir hatten wirklich Angst um meine Mutter und um mich. In welchem Monat war deine Mutter da schwanger? Im 8. Im 8. schon? Ja. Im 8. schon. Er weiß, dass ich nicht rausgetreten wurde aus ihrem Bauch. Er weiß auch, dass ich lebe. Gab es denn dann nochmal einen Kontakt zwischen diesem Mann, ich will ihn mal nicht deinen Vater nennen, zwischen deinem Erzeuger und deiner Mutter? Nein. Nie wieder? Nein, überhaupt nicht. Woher weiß er denn dann, dass du geboren wurdest? Weil er gemerkt hat, dass meine Mutter mich geschützt hat, so gut sie konnte. Und ich bin ja am 12.07.1956 geboren. Mhm. Er muss wissen, dass ich geboren wurde, weil als ich ein paar Monate alt war, hat meine Mutter mir erzählt, dass mich ein sehr reiches Ehepaar aus Amerika adoptieren wollte. Ach. Also muss er deine Mutter irgendwie beobachtet haben oder anzunehmen. Oder es gab irgendjemand anderen, der deine Mutter auch kannte und derjenige hat ihm das dann erzählt. Das habe ich von meiner Mutter, dass sie mir es erzählt hat. Aber ich weiß auch nicht die näheren Umstände, wie es dazu kam oder irgendwie. Er muss ja meine Mutter irgendwie beobachtet haben, weil kann ich mir erklären, dass dieses Ehepaar aus Amerika, was ja sehr reich gewesen sein soll, waren das womöglich seine Eltern dann? Das kann gut möglich sein. Wahrscheinlich. Und die hatten ein. Aber wie merkwürdig, dass er das dann überhaupt erzählt hat in Amerika, dass er eine schwangere Frau zurückgelassen hat. Ja, und vor allen Dingen, er soll sehr jähzornig gewesen sein. Der ist nämlich jetzt, soweit ich habe, wie gesagt, schon bei Astrologen angerufen. Und die haben mir gesagt, unabhängig voneinander, er wäre jetzt 66 bis 77 Jahre alt. Ja, er war ein, zwei Jahre jünger als meine Mutter. Meine Mutter wäre jetzt im November, wäre sie jetzt 79. Lass mal die Astrologen raus. Warum hat deine Mutter bis zum Schluss geglaubt, dass dieser Mann, dein Erzeuger, dich umbringen würde wollen? Heute noch, warum? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Hat sie das nicht erklärt? Nein, konnte sie ja nicht mehr. Weil sie schon so schwach war. Ja, sie hat mir zwei, drei Tage vor ihrem Tod erzählt und Donnerstagnachmittag war ihre Stimme weg. Und am Freitagmorgen gegen 11 Uhr ist sie verstorben. Du hast gesagt, du hast 25 Jahre sie mit der Frage belästigt, wer ist mein Vater? 45 Jahre. 45 Jahre. Warum? Nein, zunächst die Frage, was hat sie dir gesagt, wer dein Vater ist in all diesen Jahrzehnten? Gar nichts. Sie hat nur gesagt, dass ich ein Bastard bin. Ich wusste nicht, was das war. Ja, Bastard und heißt ein... Ein Mischling. Ein Mischling. Genau, meine Großeltern kamen damals aus Danzig, Stettin. Die sind 45, mussten die fliehen. Ja. Ne? Da war meine Mutter mit ihren beiden ältesten Brüdern und die anderen beiden sind ja erst in Moringen geboren. Sieht man dir das an? Bist du hast du eine etwas bräunliche Hautfarbe? War dein Vater oder ist dein Vater, dein Erzeuger, ein farbiger? Nein, ein Weißer. Bitte? Mein Erzeuger ist ein Weißer. Ein Weißer. Mhm. Ja. Aber dennoch hat sie gesagt, du bist ein Bastard. Ja, ich ist bin ja, ist auch nicht so schön, ne? Wenn man das so hört als Kind, ist ja auch nicht so schön. Nein, es hat mich sehr verletzt. Es tat sehr weh. Jetzt frage ich mich natürlich, warum deine Mama, als du eine erwachsene Frau warst, dir das nicht früher erzählt hat? Das ist doch... Sie hat ihn sehr geliebt und ist daran zerbrochen. Aber sie hat dir ja dann auch gleichzeitig wehgetan, indem sie dir gesagt hat, du bist ein Bastard. Dann hättest du sagen sollen, ich habe einmal mit einem Mann geschlafen und der ist weg. Hat sie nicht. Sie hat, es war auch ihr verletzter Stolz. Sie ist daran zerbrochen. Das war ihr Schmerz. Sie hat ihre Wut an mir ausgelassen. Heute verstehe ich das. Was er abkriegen sollte, habe ich abgekriegt. Ah ja. Die Wut, den Hass. Also das heißt, das war nicht immer so rosig, das Verhalten deiner Mutter dir gegenüber? Nein, absolut nicht. Sie war gewalttätig zu dir? Nein, überhaupt nicht. Nein, das nicht. Aber sie war nicht immer freundlich? Nein. Natürlich gab es früher in meinen Kindertagen, gut, wenn ein Mädchen in die Entwicklung kommt, ich meine, ist man ja nicht immer handzahm. Mhm. Ne? Mhm. Und sie hatte damals einen Rohrstock gehabt und da gab es schon mal was drüber. Mhm. Ja, das, ich meine, so waren die Erziehungsmethoden früher groß geworden. Ja. Jetzt rufst du aber an zu dem Thema, mein Gewissen zerfrisst mich. Warum zerfrisst dein Gewissen dich? Ja, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Soll ich mich jetzt bei ihm melden oder soll ich es bleiben lassen? Weil mich würde ja auch die interessieren, wie steht er dazu? Mhm. Hättest du denn überhaupt die Möglichkeit, ausfindig zu machen, wer dieser Mann ist, wo er wohnt? Ja, die hätte ich eventuell über Nur die Liebe zählt. Oder aber ich hatte mal auf blauen Dunst an den Astrologen David Perkins geschrieben von Bild der Frau. Naja. Also, kann man vergessen. Ob der Astrologe vom Bild der Frau rauskriegt, wer dein Papa ist, wage ich mal eher zu bezweifeln. Ja, nee, sein Bruder war bei der... Washington Post, der hätte da was machen können, aber ist nichts gekommen. Also das Klartext, war 84. Klartext, du kennst den Namen des Mannes nicht? Ja, doch, ich weiß. Ach, den weißt du? Der heißt William Rowles. Ja. William Rowles? R-O-W-L-E-S. Ah ja. Mhm. Er soll angeblich noch einen Bruder haben, der so angeblich in Deutschland wohnt, soweit ich meine Mutter verstanden habe. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich habe zwar noch die... Die Feldpostnummer und hier eine Telefonnummer habe ich von Amerika. Ach so, na gut, das sind ja schon einige Hinweise, wo man was mitmachen kann, wenn man da professionell suchen würde. Ja, weißt du, was mich stutzig macht, ist diese Äußerung von deiner Mutter auf dem toten Bett. Such ihn nicht, ne, hat sie gesagt? Ja. Der bringt dich heute noch um. Ja. Er muss Ich will deiner Mutter natürlich um Gottes Willen nicht zu nahe treten. Könnte es auch sein, dass sie das gesagt hat, um zu verhindern, dass du ihn findest, weil sie nicht will, dass du Kontakt mit ihm hast? Sie war in Sorge um mich, um meine Sicherheit. Und sie hat wirklich alles versucht, mir alles fernzuhalten, was in dieser Hinsicht überhaupt mich betreffen konnte oder was ich erfahren könnte, sagen wir es mal so. Aber es ist absurd, wenn fast 50 Jahre vergangen sind, kann deine Mutter nicht sagen, dieser Mann würde dich heute noch umbringen. Das ist eine absurde Aussage. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Nur was kann ich jetzt tun? Ich meine, ich habe zu viel erlebt in dieser Hinsicht, ne? Früher war es auch nicht üblich, dass eine Mutter gesagt hat ihrem Kind, hör mal, ich kriege noch ein Kind. Das war nicht üblich. Wie, ich krieg noch ein Kind? Als ich 4 Wochen vor meinem 9. Geburtstag, da hatte sie noch ein Kind bekommen. Ja. Das war mein Bruder. Ja. Sie wusste auch nicht, dass der Mann verheiratet war. Mhm. Ne? Ja. Und da hieß es nur, ich gehe arbeiten, du hast Schule, Hausaufgaben, Bruder aufziehen, Haushalt. Mhm. Das war mein Leben bis 16. Mhm. Ne? Und, dann hat sie gesagt, ich krieg noch ein Kind? Nee, hat sie gar nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Für mich war es überraschend, ich kam zu Pflegeeltern. Ach so. 10 Tage. Mhm. Und als ich wieder nach 10 Tagen nach Hause kam, sagten Nachbarn, deine Mutter hat oben eine Überraschung. Ach. Und du hattest das nicht vorher bemerkt, dass sie schwanger war? Ach, überhaupt nicht. Sie hatte mit den Nieren zu tun, hat sie Nierenbluten gehabt und war auch sehr krank während der Schwangerschaft. Ach so. Und ich bin dann, wie gesagt, in unsere Wohnung. Auf einmal sehe ich da ein Baby liegen. Mhm. Ich denke, oh, was ist das denn? Das muss weg, das muss verschwinden. Warum hast du gesagt, das muss verschwinden? Ja, ich wurde 9 Jahre alt und ich war total bestürzt, wieso ist da jetzt noch ein Kind? Warst du eifersüchtig? Ja. Hat deine Mutter dieses Baby besser behandelt als dich? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Maria. Und später, als er dann auch älter war, hat er gegen mich gestichelt. Haha, dein Vater ist ja Ausländer, meiner war Deutscher. Das habe ich ihm, wie gesagt, nie verziehen. Ne? Maria, ich finde, wenn du das starke Bedürfnis hast, deine Geschichte zu klären, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, sprich, wenn du das starke Bedürfnis hast, deinen Vater kennenzulernen, sofern er noch lebt, dann setze doch alles dran, diesen Mann kennenzulernen. Ich würde es machen. Ja? Und ja, ich würde es machen. Und diese dubiose Drohgebärde deiner Mutter, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Also ich finde es eher absurd. Du wirst sofort merken, ob der Mann irgendwie mit dir Kontakt haben will. Vielleicht reagiert er ja gar nicht. Aber der bringt, also zu sagen, der bringt dich jetzt noch um. Also ja, ich würde es ja über nur die Liebe tun so wollen, aber man hat mir erzählt, das würde alles Geld kosten, wenn man das machen würde. Kann ich ja nichts zu sagen, wie die Kollegen das da organisieren. Ich habe da auch keine Idee, wie man jetzt so jemanden in Fernamerika da herausrecherchiert. Vielleicht hat aber der ein oder andere Zuschauer von uns, ein Zuhörer, eine Idee, wie du das machen könntest. Vielleicht wird uns das gemailt und das würden wir an dich weiterreichen. Ja, das ja? ist schön. Okay. Würde ich sagen, verbleiben wir mal so. Ja. Und vielleicht werden wir uns nochmal unterhalten, je nachdem, was dabei rausgekommen ist. Ja, du hast ja meine Telefonnummer. Genau, wir haben ja deine Kontakt-Telefonnummer und wir würden uns dann bei dir melden. Das wäre schön, ich würde mich freuen. Sehr gerne. Als meine drei Kinder klein waren, ne, da fragten sie mich, Mama, wer ist unser Opa? Mhm. Ja, ich stand natürlich da. Natürlich. Das weiß ich nicht. Ja, ja. Heute ist mein Ältester 35, meine Tochter 32, verstehe. Mein Luther 29. Ja. Maria, ja. So wie besprochen machen wir es. Alles klar? Ja, ich bedanke okay, mich. Okay, tschüss. Dir. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit, jetzt ist hier die Leitung wieder weggebrochen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Mit Monika höre ich gerade. Hallo Monika. Monika? Ja, hallo. Ja, Monika, du bist, wie alt bist du? Hallo? Hallo? Wir bitten sehr um Verständnis und Entschuldigung, dass das heute alles so ein bisschen hakt hier. Ja. Neuer Versuch. Monika? Ja. Du hörst mich jetzt. Ja. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie alt bist du, Monika? 64 Jahre. 64. Du hast auch zu unserem heutigen Thema angerufen, dass ja. das Gewissen dich so sehr belastet. Was ist los ja. bei dir? Ich habe mit Voodoo versucht, irgendwie, also ich habe mich über meinen Mann unheimlich geärgert. Mhm. Er hatte immer öfters Streit. Und mein Sohn, der hat da so mit Voodoo und Geisterbeschwörung und so, hat er da so rumhantiert. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie ausprobiert, da habe ich gedacht, jetzt bringe ich meinen Mann rum und habe dann halt in so einem Blödsinn ein Passbild genommen und habe mit einer Nadel in die Herzgegend gestochen. Einfach so. Das Passbild war so weit, dass man noch den Oberkörper sehen konnte. Ja, so ein Passbild. Sieht man ja den Oberkörper. Ist das so? Ja, ich überlege gerade. Ja, man sieht den Oberkörper. Ja, stimmt. Und dann, dann war die Wut verflogen und die Zeit ging um, anderthalb Jahre später ungefähr, musste ich der Arzt rufen und hat gehieße Herzinfarkt. Und er kam ins Krankenhaus und dann hat sich rausgestellt, er hat sich hinter dem Herz einen Lungentumor versteckt. Mhm. Und das war ein schnell wachsender, kleinzelliger Tumor, da konnte man nichts machen. Ja. Und daran ist er wirklich gestorben. Und jetzt mache ich mir Gedanken. Wann ist dein Mann gestorben, Monika? Vor 14 Jahren. Also zweieinhalb Jahre später. Du machst dir Gedanken, dass du durch diesen Voodoo-Zauber das vielleicht ausgelöst haben könntest. Ja. Du hast mit einer Nadel in diese in dieses Bildchen reingestochen. Ja. Mhm. Muss ich mich erst wieder abregen. Ja. So. Ja, auf jeden Fall. Also da ich jetzt auch selbst noch vor 5 Jahren Krebs erkrankt bin und kommt dir das immer wieder in den Sinn und das schlechte Gewissen? Ja. Weißt du, die Tatsache, das gemacht zu haben, war schon schlimm. Ja, ich weiß. So, Moment, lass mich aussprechen. Aber du rufst mich ja sicher auch an, um meine Meinung zu hören. Ja, das ist Quatsch, gell? Ja, ich glaube, das ist wirklich Quatsch. Das sagt auch mein Psychologe, das ist der Quatsch. Ja. Wenn es so wäre, dann wäre es ja jetzt 15 Jahre rum und ich hätte genug gebüßt. Ja, aber es war nicht so. Dein Mann ist mit Sicherheit nicht daran gestorben, weil du eine Nadel in das Bildchen da reingesteckt hast. Hundertprozentig. Ja, aber mein Sohn, der hat also, wir haben alle im Wohnzimmer gesessen. Da ist in der Küche ist ein Stuhl umgefallen, obwohl keiner in der Küche war. Mhm. Der hat echt richtig die Geister beschwört. Ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Dein Sohn? Ja. Mhm. Weißt du, es mag ja vielleicht Menschen geben, die über Fähigkeiten verfügen, die wir normalen Menschen nicht so haben. Ja, der ist. Aber du hast diese Fähigkeit nicht. Die hättest du schon anderweitig irgendwie in deinem Leben bemerkt. Ja, und hundertprozentig wird das nicht ein einziges Mal. Ich bin schon ein feinfühliger Mensch. Ich sehe schon viel im Voraus. Also. Ja, das glaube ich ja. Aber stell dir mal vor, was für eine Kraft und Macht du hättest, wenn du so leicht einen Menschen zu Tode bringen könntest, indem du nur eine Nadel in ein Bildchen steckst. Nein, nein. Ja, das. Ich glaube, weißt du, ja, ich, das ist, ich weiß. Ich glaube, das ist einfach nur ein großer. Ja, aber das, man liest doch überall. Das ja. ist doch, aber man darf sich auch nicht doll machen lassen vor all diesem Hokuspokus. Weißt du? Ja. Es ist so ein Schicksal, eine unglückliche Verkettung von Umständen, dass der Mann nun gerade dann auch an einer Herzgeschichte gestorben ist. Ja, es war ja ein Lungentumor nachher. Letztendlich war es das, ja, war es das. Ja. Ich meine, du hast gerade gesagt, dein Psychologe sagt das auch, dass das Quatsch ist. Ja, das. Manchmal müssen das ganz viele Leute sagen, dass es Quatsch ist, bis man es vielleicht selbst dann so kapiert hat. Ja. Ich sage es nicht, um dich zu trösten, glaub mir das. Ich sage es aus voller Überzeugung. Wirklich. Ja. Monika, jetzt ist die Sendung gleich rum. Wir rufen dich aber nochmal kurz an, dann können wir nochmal ein paar Worte sprechen, okay? Ja. Bis gleich. Bis tschüss. Gleich. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Themennacht. Und wir bitten die technischen, die kleinen Pannen zu entschuldigen. Morgen